Ich erinnere mich gerne an die Ausflüge, die wir mit der ganzen Familie gemacht haben. Wir hatten einen großen Bauernhof am Rande von Shingal und da haben andere Familien quasi dort gewohnt und sich um das Ganze, was man da machen muss, gekümmert. Und meine Familie hat dann in der Stadt gewohnt, weil wir Kinder auch in die Schule gegangen sind. Ich bin in die arabische Schule, weil es für meine Eltern so war, dass ich in der Schule Arabisch lernen kann und zu Hause dann Kurdisch, Kurmanji. Und es war sehr schön tatsächlich. Ich erinnere mich sehr gerne an meine Kindheit, an meinen Papa. Zum Beispiel meine anderen Geschwister können sich leider gar nicht an meinen Vater erinnern, was ich halt sehr schade finde. Und ja, genau. Ich glaube, ich habe nicht viel erlebt. Ich war ja 10 Jahre alt, als der Krieg dann losging und wir es leider nicht rausschaffen konnten. Und was ich vielleicht noch erwähnen muss, unsere Nachbarn waren Muslime und wir waren wirklich wie eine Familie. Und teilweise dann in der Gefangenschaft haben wir die Nachbarn wiedererkannt, wie sie meine Familie oder Leute, die Jesiden sind, gekauft haben und weiterverkauft haben. Und das hat mich sehr verletzt, weil man ja denkt, man ist Nachbarn vor dem Krieg, man ist wie eine Familie. Und wenn es hart auf hart kommt, haben unsere Nachbarn sich dem IS angeschlossen und uns dann vergewaltigt teilweise. Deinem Weg nach Deutschland oder auch hier in Deutschland auch viel mit automatisch mit muslimischen Menschen in Kontakt. Wie empfindest du das? Ist da noch was übrig geblieben? Also, meine beste Freundin ist Muslima. Wenn ich über den Islam spreche, also über den IS spreche, spreche ich nicht über den Islam. Denn die Terrororganisation Islamischer Staat hat nichts mit der Religion Islam zu tun, sage ich immer. Aber meine Mitschüler nehmen das anders wahr tatsächlich. Ich werde in der Schule von meinen muslimischen Mitschülern als Teufelsanbeterin beschimpft, auch heute noch. Ich werde als Ungläubige beschimpft. Ich hätte nicht verdient zu leben. Oder sie nennen mich Muslimin-Hasserin. Wenn sie sehen, dass ich immer wieder Interviews gebe über den IS, fühlen sie sich angegriffen. Aber genau, also ich habe ja gar kein Problem mit niemandem, außer mit der Terrororganisation, die mein Leben quasi zerstört hat. Und ich bekomme teilweise auch Nachrichten von muslimischen Menschen auf Instagram. Ich soll froh sein, dass der IS mich auf den richtigen Weg bringen wollte. Also in Social Media bekomme ich auch teilweise Morddrohungen und das sind halt Leute, die sich Muslime nennen. Siva, kannst du uns etwas über das Jesidentum erzählen? Welche Werte lebt ihr nach außen? Wie lebt ihr eure Religionsgemeinschaft?